račun iznosom od 20 km, a dok uplati 10 km. Popusti se, sprem, data, na prijatelje. Ovo je smarači. Wer nimmt euch denn 1% ernst? Eure Waffen sind aus Kunststoff. Made in China, nicht bei 300 Views, selbst mit dicken Feature. DJ gibt mir ein Pull-up, alle meinen, sie sein Killer. Tanzen durch den Club wie ein Medizinmann. 9 Kugeln in den Thorax für alle Fake 50s. Für mich sind sie wie Borax, ihr entertain Kiddies. Alles dreht sich um den Dollar, wir drehen Runden auf dem Roller. Man ist Killer oder Opfer, alles andere bleibt Image, drum singen wir. Alle machen jetzt auf Mörder, weil dein Freund hat ein Freund, dessen Freund hat ein Ballermann. Eine Kugel in dein Körper, bei dir läuft deine Boys rauchen Joints vor der Kamera. Und sie sagen böse Wörter, weil dein Freund ist ein Freunds bester Freund hat ein Ballermann. Zweite Kugel in dein Körper, noch ein letztes Mal Snapchat. Die Leute schreiben, Jesus sei mal bisschen netter. Ich putz die Kugel, meine alte auf den Stepper. Suche mir einen Feind und seine Scheibe wird durchwäschert. Bleib ein Verbrecher, scheiße auf euch Rapper. Pistole an mein Bauch, Patrone steckt im Lauf. Ich nehm die Drogen, deine Kohle und die Frau. Jesus 187, das ist ein lebenslanger Hassel. Ein bisschen Sport und eine Jägermeisterflasche. Cabrio-Check, Glas wird geäxt. Na klar gibt es Sex, weil ich Parship bin jetzt. Kleid sie einfach in der Parklücke weg. Wichs sie in die Fresse und frag sie, wie schmeckt. Alle machen jetzt auf Mörder, weil dein Freund hat ein Freund, dessen Freund hat ein Ballermann. Eine Kugel in dein Körper,